Der Staat muss Facebook auf die Finger schauen. Wer sagt das? Das hat der Europäische Gerichtshof 2015 entschieden. Einfach so? Nein, nachdem ein Student sich an dieses Gericht gewandt hat. Können alle Studierende beim Europäischen Gerichtshof klagen? Wenn es in einer nationalen Gerichtssache um die Grundrechte der Unionsbürgerinnen und Bürger geht, kann es sein, dass das nationale Gericht auf europäischer Ebene nachfragen muss. Was sind denn Grundrechte? Haben die was mit den Menschenrechten zu tun? Die Grundrechte der Unionsbürgerinnen und Bürger stützen sich sehr stark auf die Menschenrechte. Auch wenn es bei der Gründung der EU viel um Wirtschaft und Arbeit ging, stärkt die Europäische Union die Rechte der Bürger stetig seit 20 Jahren. In diesen Rechten spiegeln sich die Werte der Union und werden auch immer wieder durch Urteile des Europäischen Gerichtshofs durchgesetzt. Seit 2000 sind diese Rechte in einer für alle Mitgliedstaaten verbindlichen EU-Grundrechtscharta niedergelegt. Dadurch sind die Werte, die die Grundrechte verteidigen, gesetzlich geschützt. Und Facebook hat die Grundrechte des Studenten verletzt? Genau das wollte der Student rausfinden. Er nutzte Facebook seit 2008 und nach den Enthüllungen rund um die umfassende Datenverarbeitung der US-amerikanischen Geheimdienste hat er sich an den Datenschutzbeauftragten Irlands, wo Facebook seinen europäischen Firmensitz hat, gewandt, um kontrollieren zu lassen, wie Facebook seine Daten von Europa in die USA transferiert und dort bearbeitet. Dabei sollte geprüft werden, ob die Grundrechte und die Freiheit natürlicher Personen und deren Privatsphäre ausreichend geschützt sind. Kann so einer speziellen Frage jede Person aus der EU nachgehen? Ja, dafür gibt es in jedem Land eine eigene Stelle. Das ist in einer europäischen Richtlinie festgelegt. Und was hat die Kontrollstelle in Irland gesagt? Sie haben den Studenten zurückgewiesen. Es gäbe keinen Beweis, dass seine Daten dem Geheimdienst überliefert wurden und die Europäische Kommission habe 2000 schon längst ein Abkommen zum Schutz der Privatsphäre bei der Datenübertragung in die USA ins Leben gerufen. Also doch nicht so einfach, sich da zu melden. Der Student ließ sich davon nicht beeindrucken und klagte beim irischen Gerichtshof. Dieser sah durch die von Edward Snowden veröffentlichten Informationen begründete Zweifel daran, was mit den Daten passiert, wenn sie in den USA ankommen. Aber vor allem ging es plötzlich nicht mehr um einen Studenten, sondern um die Datenschutzrechte von Millionen von Menschen in der EU. Damit stellte das irische Gericht das europäisch-US-amerikanische Abkommen in Frage und wandte sich seinerseits an den Europäischen Gerichtshof. Weil es fraglich war, ob das Abkommen die Daten ausreichend schützt? Genau, die geheime automatisierte Massenerfassung und Bearbeitung von personenbezogenen Daten ist ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Grundrechte der Menschen in der EU. Und was meinte der Europäische Gerichtshof dazu? Der hat das Abkommen geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass dieses Abkommen zwar die Grundrechte gegenüber kommerzieller Bearbeitung schützt, aber eine staatliche Nutzung nicht abdeckt. Sobald die Daten in den USA sind, konnten sie unter Berufung auf die nationale Sicherheit vom Staat abgerufen und folgerichtig auch bearbeitet werden. Das Abkommen reguliere weder, welche Daten erhoben und wie bearbeitet und genutzt werden durften, vor allem aber schließe das Abkommen selbst die Kontrolle des Abkommens aus. Na, das ist ja praktisch. Vielleicht haben 2000 die Politiker in Europa noch keine so rechte Ahnung davon gehabt, was die Datenübertragung und deren Kontrolle in Zukunft bedeuten kann. Was konnte der Europäische Gerichtshof in diesem Fall denn machen? Hat er Facebook geschlossen? Die Sache wurde in den Medien mit enormem Interesse verfolgt und es gab wirklich die Befürchtung, dass das Social Media Network schwere Einschränkungen erleiden würde. Aber das ist nicht das, was der Gerichtshof macht. Dennoch hat er den Weg zur Aufklärung durch zwei Entscheidungen klar geebnet. Erstens hat er aufgrund des rechtswidrigen Mangels einer möglichen eigenen Kontrollmöglichkeit das Abkommen für ungültig erklärt. Damit muss die Kommission die Grundlage für die Übermittlung von Daten neu verhandeln. Zweitens erklärte der Gerichtshof auf Grundlage eines hinreichenden Verdachts einer massiven Grundrechtsverletzung, welche quasi die gesamte europäische Bevölkerung betrifft, die Anfrage unseres Studenten für rechtmäßig. Die Kontrollstelle in Irland musste danach die Anfrage des Studenten mit großer Sorgfalt behandeln. Na, da ist ja etwas ins Rollen gekommen. Hätte das Gericht nicht selber in das Abkommen schauen können? Nur in sehr seltenen Fällen kann sich ein Gericht selbst beauftragen. Aber stell dir vor, was das für eine unmögliche Arbeit wäre, sich überall einzumischen und nachzuprüfen. Dafür gibt es schon bestehende Behörden und Organisationen, aber eigentlich sind die Bürgerinnen und Bürger der Union in der besten Position, um für ihre Rechte zu kämpfen. Und Sie müssen wissen, dass Europa und deren Institutionen, wie zum Beispiel der Europäische Gerichtshof, Ihnen in diesen Fragen beistehen. Ja gut, ich meine, der Student hat jetzt ein staatliches Amt dazu überredet, einfach seinen Job zu machen. Das ist schon mal bemerkenswert, wenn Bürgerinnen und Bürger nicht der Willkür der Verwaltungen ausgesetzt sind, oder? Ja, aber wie viel Platz wird Werten wie den Menschenrechten in sämtlichen Auseinandersetzungen und Interessenskonflikten in der EU eingeräumt? Ich meine, in diesem Fall wird im besten Fall gewährleistet, dass alles, was ich auf Facebook schreibe, nicht automatisch beim Geheimdienst landet. Aber wirtschaftlich schadet das niemandem. Facebook kann in Europa weiter operieren und mit meinen Daten wirtschaften. Wirtschaftlichen Interessen von Großunternehmen wird sicher nicht durch die Verteidigung persönlicher Rechte geschadet. Das stimmt so nicht. Die Charta ist nicht nur ein Zeichen in den Augen der Welt, sondern auch das Ergebnis eines politischen Willens, diese Werte tatsächlich als Rechtsgrundlage zu verankern. Die Bejahung dieser Werte war schon vor der Charta im Gange, wie es ein Urteil aus demselben Jahr 2000 in einer Rechtssache zwischen der Telekom und der deutschen Rentnerin Lilly Schröder zeigt. Was hat Lilly Schröder denn angestellt? Lilly Schröder war Teilzeitangestellte bei der Telekom von 1975 bis zu ihrer Rente, also 1994. Als Teilzeitkraft konnte sie bis 1991 nicht dem Betriebsrentensystem des Unternehmens beitreten. Als Rentnerin klagte sie rückwirkend auf ihren Anschluss an die Betriebsrente. Sie legte eine verdeckte Frauendiskriminierung im Sinne der Gleichbehandlung dar, da in dieser Zeit 95% der Teilzeitangestellten Frauen waren. Das Landgericht Hamburg gab der Rentnerin recht. Ja, und die Telekom? Hat sich natürlich dagegen gewehrt und einen Artikel des EU-Vertrags zitiert, der zwar die geschlechtliche Gleichstellung beim Gehalt festlegt, dessen ursprünglicher Regelungszweck aber die Herstellung eines fairen Wettbewerbs zwischen Staaten war, die Gleichberechtigung in ihrem Land noch nicht umsetzten. Der Artikel selbst hatte gar nichts mit der Gleichberechtigung oder Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt zu tun. Da stand also eindeutig die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Frieden durch den Markt ist ja der Grundgedanke, auf dem die Europäische Union gegründet wurde. Das ist genau der Moment, in dem wir beobachten können, wie verschiedene und zum Teil widersprüchliche Erzählungen von Europa, wie ein Europa der Werte und der Menschenrechte, neue Prioritäten setzen. Der Gerichtshof hat die Regelung zwar nicht angezweifelt, aber zum einen festgestellt, dass die zeitliche Beschränkung der Möglichkeit, sich auf die unmittelbare Wirkung von Artikel 119 EG-Vertrag zu berufen, hier nicht entgegensteht und zum anderen ganz deutlich entschieden, dass der, Zitat, wirtschaftliche Zweck des Artikels 119 des Vertrages, der darin besteht, Wettbewerbsverzerrungen zwischen den in verschiedenen Mitgliedstaaten niedergelassenen Unternehmen zu beseitigen, gegenüber dem sozialen Ziel dieser Vorschrift, das Ausdruck eines Grundrechts ist, nachgeordnete Bedeutung hat. Das ist ja irre. Dann hat Lilly Schröder rückwirkend ihre Rente bekommen? Ja, der Europäische Gerichtshof sah keinen Widerspruch zu dem Urteil des Landgerichts Hamburg. Im Gegenteil, er bestätigte dieses und erklärte, dass alle Frauen in der Europäischen Union, die von einer solchen Diskriminierung betroffen waren oder sind, das Recht auf rückwirkende Gleichstellung haben. Das ist natürlich viel wert. Das zeigt vor allem, dass gesellschaftliche Veränderungen bis in die europäische Justiz hineinwirken. Und das ist gut, weil ganz konkret mehr Platz für die Menschenrechte geschaffen wird.